Flaschen. Stein, Stein, Erde zu Erde, der Tod bist du. Steiger, Friedhof, der Wahn und Schein, diese Erde, die kommt nicht zu mir. Im Knochen deines Lebens im Gesicht, und ich weiß, dass du die Macht hast, aber bitte will ich nicht. Diese Wichser, die du schlecht sind und verrückt. Die Lügner und die Lügner, wenn du es wieder schon kannst. Hallo Tod, wie geht es dir? Ich habe Fragen, ob es nicht gibt. Ob man komisch denkt, dann glaube ich nicht. Wie das ist oder lieb. Ob du einer hast oder deine Augen. Oder eine Frau. Und du weißt, dass du Millionen Weine, die dich eigentlich gar nicht wollen. Asche zu Asche, Stein zu Stein, Erde zu Erde, der Tod bist du. Sei dein Mito, der Wolf und Schein, diese Erde hier, komm nicht zu mir. Dein Weg in den Knochen, dein Blitzen im Gesicht. Und ich weiß, dass du die Macht hast, aber bitte nicht. Nimm doch erst diese Wichser, die du schlägst in uns verrückt. Lügner und die Lügner, die hast du unter mir. Hallo Tod! Hallo!